Menschenfeinde hingegen wurden gefühllos erzogen, mit der Vorstellung, dass die Welt ein Kampf um Macht und Anerkennung ist und dem Ziel, dass sie sich abhärten. Beide Erziehungsstile sind unabhängig voneinander, verschmelzen aber oft zu einem. Unter den eher autoritär Erzogenen ist das Geschlechterverhältnis übrigens ungefähr ausgeglichen, während sich unter den Menschenfeinden deutlich mehr Männer finden. Gene und Erziehung tragen etwa zu gleichen Teilen zum Charakter und zur Ideologie bei. Mit der falschen Erziehung kann man aus fast jedem Kind einen autoritären Menschenfeind machen. Und das passiert umso nachhaltiger, je schwächer bei den Kindern die Merkmale Offenheit und Mitgefühl ausgeprägt sind. Es geht auch dann leichter, wenn die Kinder in einer Kultur aufwachsen, in der eine Ideologie religiöser oder ethnischer Überlegenheit vorherrscht. Schon starke Ungleichheit in einem Land prägt indirekt das Verhalten von Kindern. In einer Studie der Vereinten Nationen an knapp 67.000 elfjährigen Kindern aus 37 Ländern zeigte sich, dass sie in der Schule andere Kinder umso mehr mobben, je größer die soziale Ungleichheit in ihrem Land ist. Der von den Eltern vorgelebte Kampf um Anerkennung und Status färbt offenbar auf das Verhalten ihrer Kinder ab. Das erste Mal, dass sich eine Generation dem autoritären Lebensmodell widersetzte, war der Summer of Love 1967 in Kalifornien. Die Hippies feierten mit Blumen im Haar und Joints in der Hand. Sie protestierten gegen den Vietnamkrieg und wollten den Weltfrieden. Sie lehnten Autoritarismus wie Menschenfeindlichkeit ab, indem sie sich gegen das Patriarchat und die strenge Sexualmoral ihrer Eltern ebenso wandten wie gegen Rassismus und gegen den Imperialismus der USA.